haben dich belogen, die alles falsch erzählt. Wir hatten deinen Weg schon lang gesehen. Du musstest gehorchen, kanntest keinen Mut, doch mit der Zeit zerwuchs deine Wut. Du trittst zu ihnen entgegen, greifst alles aus dir raus, zeigst, wer du bist und was du brauchst. Zeichen sind gesetzt, mit die Fahne jetzt, sonst werden wir niemals fliegen. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an und kämpf für dein Vaterland. Nicht begreifen, langsam stirbt dein Land, doch liegt es in deiner Hand. Hast es geboren, spuck ihn ins Gesicht, stolz zu sein, das hast du geschworen. Tritt zu ihm entgegen, schreit alles aus dir raus, zeigst du, wer du bist und was du brauchst. Die Zeichen sind gesetzt, bist die Fahne jetzt, sonst werden wir niemals siegen. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an, kämpf für dein Heimatland. Wenn du fühlst, dass dein Land aufgebeutet wird, schließ dich uns an und kämpf für dein Heimatland.